Aus dem Tagebuch von Charles-Henri Sanson. 19. Floréal. 28 zum Tode Verurteilte hingerichtet. 20. Floréal. Am Décadie finden keine Hinrichtungen statt. 21. Floréal. 23 hingerichtet. 22. Floréal. Heute 8. 23. Floréal. Heute 16. Bürger Fouquier gab den Auftrag, für neue Gehilfen zu sorgen. 20. Pré-Royal. 8. Juni. Das Fest des höchsten Wesens. Paris, ein Blumenmeer. Rosen über Rosen. Auch andere Blumen. Aus 20 Meilen im Umkreis alles, was es an Blumen gibt. Vor den Tuilerien war ein riesiges Amphitheater aufgebaut worden und erwartete den Konvent. Hier wartet der Konvent auf Robespierre, der vergeblich auf das Revolutionstribunal wartet und den Konvent warten lässt. Als er erscheint, empfängt ihn eisiges Schweigen. Der ganze Konvent festlich gekleidet. In blauen Anzug mit roten Aufschlägen, die Trikolore als Schärpe und Federbusch. Jeder mit einem großen Strauß Blumen in der Hand. Robespierre eröffnet das Fest des höchsten Wesens. Er spricht: republikanische Franzosen. Endlich ist er da, der auf ewig glückliche Tag, den das französische Volk dem höchsten Wesen weiht. Seine Worte verhallen in dem offenen Raum unverstanden. Mögen die Tyrannen verderben. Morgen werden wir wieder gegen die Laster und die Tyrannen kämpfen. Man hat für eine symbolische Handlung Vorsorge getroffen. Eine Gruppe von Monstern ist da zu sehen, die den Atheismus, die Selbstsucht, das Nichts darstellten. Robespierre, eine Fackel in der Rechten, tritt vor die Monstren und steckt sie in Brand. Die Flammen verzehren die hässlichen Missgestalten. Und aus ihrer Asche erhebt sich, von ihren Schleiern befreit, die Gestalt der Weisheit. Den Umständen entsprechend bedeckt, mit dem kokelnden Zeug und Ruß geschwärzt. Kein schöner Anblick. Robespierre, seit gestern wieder Präsident des Konvents, an der Spitze machen alle sich auf zum Marsfeld, wo ein symbolischer Berg sich erhebt. Robespierre eilt dem Konvent voraus, der ihm gemächlich in großem Abstand folgt. Robespierre als Erster findet sich so auch am Ende auf der höchsten Stelle des Berges, der Konvent ihm zu Füßen. 2500 Musiker und Sänger intonieren eine Hymne auf das höchste Wesen. Der Anblick des Triumphators Robespierre war ein peinliches Sinnbild. Der Rückweg Robespierres in die Stadt gleicht einer gehetzten Flucht. Aus dem Tagebuch von Charles-Henri Sanson, 21. Pré-Royal. Das Fest des höchsten Wesens hat stattgefunden, aber sein Oberpriester sprach nicht das Wort der Gnade aus, welches man von ihm erwartete und welches dem gefeierten Wesen vielleicht angenehmer gewesen wäre als all die Wälder von Rosen, Ähren und Weinreben, die von allen Seiten herbeigeströmt waren. Wir haben das Schafott in der Nacht des 9. Tages abgebrochen und bis auf das letzte Stück in die Schuppen gebracht. Dies hat nicht wenig dazu beigetragen, das Gerücht von einer Amnestie noch zu vergrößern. Der scheußliche Kanal, in welchem so viel Menschenblut giert, wurde mit Bohlen belegt und unter Sand versteckt. Es gelang aber nicht, den Pestgeruch, den er verbreitete, zu vertreiben. Die Passanten, die am Décadie den Platz von der Guillotine befreit sahen, mochten es für ein Märchen halten, als sie dieselbe am Primidi mit Tagesanbruch wieder erblickten. Wir begannen, um Mitternacht das Schafott wieder aufzurichten, als noch die Girlanden vom Unionsplatz vorübergetragen wurden, und nach 4 Uhr nachmittags fiel das Messer wieder 22 Mal. 22. Pré-Royal. Umorganisation des Revolutionstribunals. Beginn des großen Schreckens. 23. Pré-Royal. Man hat die Klagen der Bürger aus der Rue Saint-Honoré, welche das Vorüberfahren unserer Karren nicht mehr ertragen konnten, berücksichtigt. Als ich mich ins Bett legen wollte, wurde ich ins Gericht gerufen, wo ich den Befehl erhielt, die Guillotine von der Place de la Révolution wegzuräumen und nach der ehemaligen Place de la Bastille zu bringen. Die Zimmerleute arbeiteten die ganze Nacht bei Fackellicht. Da man die Hinrichtungen mit großer Lebhaftigkeit betreiben will, zählte man auf die Bürger der patriotischen Vorstadt, auf die arbeitsamen, aber armen Handwerker, um sich ein besseres Publikum zu schaffen als das aus dem Viertel der Tuilerien. Man hatte sich sehr getäuscht. Als wir mit den Karren kamen, wurden wir mit Geschrei, Hohngelächter, ja sogar Pfeifen empfangen. Je weiter wir kamen, einen desto übleren Eindruck machten wir. Als die Letzten zum Schafott hinaufstiegen, war der Platz um uns fast verödet.